Im internationalen Kinderferienlager Jeongdeobun begannen erneut die Ferien der Schüler aus den nördlichen Katastrophengebieten im Bezirk Nordhamgyong der DFJK. Eine Veranstaltung zur Einleitung der Ferien fand am 3. November statt. Alle Ferienkinder und Lehrer litten an den Bronzestatuen von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il im internationalen Kinderferienlager Jeongdeobun Blumenkorb und Sträuße nieder und verbeugten sich davor. Daran nahmen die Mitarbeiter der betreffenden Bereiche, Schüler und Lehrer teil. Nach dem Trompetensignal zum Ferienbeginn wurde die Campingfahne gehisst. Der Referent und die Redner unterstrichen, dass Marschall Kim Jong-un der Vater aller Kinder der Republik sei, der sich mit herzlicher Liebe sogar um das Leben der Schulkinder in den nördlichen Katastrophengebieten im Bezirk Nordhamgyong gekümmert und sie ins internationale Kinderferienlager geschickt habe. An diesem Tag gab es ein Gratulationskonzert der Lehrerschaft des internationalen Kinderferienlagers Jeongdeobun zu Ehren der Ferienkinder.